Ich spreche über den Zusammenhang von Geschlecht und Nation, beziehungsweise weil es in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft zunächst nur ein Geschlecht gab, über den Zusammenhang von Weiblichkeit und Nation. In der linken Staatskritik und der Kritik an bestimmten Nationen kommt das Geschlechterverhältnis nur in, was hat jetzt einen komischen Hall, oder? Ja, das ist. War ganz toll. Okay, also in der üblichen linken Staatskritik kommt das Geschlechterverhältnis nur in additiv-deskriptiver Art und Weise vor. Also zum Beispiel wird darauf hingewiesen, dass der Staat qua Gesetz, Eherecht, Fristenregelung oder sowas oder Struktur seines Bildungssystems oder ähnliches das Geschlechterverhältnis unterstützt oder absichert. Für die kritisch-theoretische Darstellung von Staat und Nation aber, also ihre grundsätzliche Logik, scheint es jedoch nicht nötig zu sein, über das Geschlechterverhältnis zu sprechen, beziehungsweise passiert es normalerweise nicht. In der feministischen Diskussion auf der anderen Seite ist es einerseits selbstverständlicher, vom Staat zu sprechen, also die Frauenbewegungen haben immer Teilhabe gefordert. Weniger selbstverständlich ist es andererseits, den Beitrag der Frauenbewegungen oder der Frauenbewegungen zum Staat und zur Nation zu befragen. Auch die Frage, wie es sich mit dem eingeschlossenen Ausschluss der Frauen verhält, wie sie draußen und doch drinnen sein können, hat der Feminismus verschiedene Antworten gegeben. Die erste Frauenbewegung hat das Unrecht angeprangert, dass den Frauen gleiche Rechte verwehrt wurden. Sie hat das Gleichheitsversprechen der bürgerlichen Gesellschaft für sich in Anspruch genommen und gesagt, wir sind auch Menschen, also gibt uns gleiche Rechte. Die zweite Frauenbewegung hat dann an einer Stelle eingesetzt, als die formale Gleichstellung im Wesentlichen durchgesetzt war, aber trotzdem zu sehen war, das ändert nichts an der finanziellen, emotionalen, sexuellen Unterlegenheit der Frauen an der weiblichen Lebensrealität. Woher also war ab dieser Stelle zu fragen, kommt die Weiblichkeit mit allem, was sie so mit sich bringt? Hier würde ich sagen, sind jene feministischen Patriarchatstheorien wichtig geworden, die die Herrschaft des Mannes als etwas Uraltes, eine fundamentale Sozialbeziehung begreifen, als eine Struktur, die neben und vor der Struktur der bürgerlichen Gesellschaft besteht. Ich würde dagegen einwenden, dass das Geschlechterverhältnis erst mit der bürgerlichen Gesellschaft in die Welt gekommen ist und diese Gesellschaft darin ihre eigenen Grundlagen mythologisiert und für Ewiges hält. Es widerspricht der Gleichheit und der aufklärerischen Logik, aber das beeindruckt die Gleichheit und die Logik nicht. Der Widerspruch ist ein systematisch notwendiger, das, was frei und gleich wird, produziert in diesen Werten nicht nur sich selbst, sondern auch Differentes. Oder anders, das Subjekt macht sich seine eigene Natur, wie der Staat sich seine Nation oder in Deutsch sein Volk als das, was immer schon war und immer sein wird. Erst wenn man die Herstellung, das Werden von Staat und Nation ansieht, wenn man fragt, wie die Einzelnen immer wieder neu zu Bürgern werden, zum Subjekt mit Fahne, also eines ohne Fahne gibt es ja gar nicht, erst aus dieser Perspektive erschließt sich die konstituierende Bedeutung des Geschlechterverhältnisses für den Staat, kommt man aus dem Staunen heraus, wie es denn sein kann, dass entgegen aller Versprechen Frauen eben nicht gleich sind und keine Quotenregelung, obwohl ich da nichts grundsätzlich dagegen habe, daran etwas ändert. In der linken wie der feministischen Kritik ist es mittlerweile selbstverständlich, die Natur der Frau wie jene der Nation als Gemachte zu begreifen. Und damit verbunden ist das Versprechen, ist es gemacht, kann es auch verändert werden. Für den Feminismus war es ein Befreiungsschlag festzustellen, dass die biologische Tatsache nicht nur nicht determiniert, sondern als solche gesellschaftlich konstruiert ist. Was heißt, nicht das Schicksal, nicht die Biologie, nicht die Gene machen mich, sondern ich kann zumindest potenziell mich selber machen und damit meine Handlungsfähigkeit und Autonomie unter Beweis stellen. So sehr der Kampf um ihre Autonomie für jede einzelne Frau notwendig ist, ergeben sich aus der aktuellen feministischen Theorie jedoch mehrere Probleme. Zum einen scheint die Zurückweisung von Natur, Schicksal wirkungslos zu bleiben. Wird jede neue Forderung oder Veränderung sofort wieder integriert, ändert die Feststellung der Uneindeutigkeit des biologischen Geschlechtsunterschiedes nichts grundsätzlich an der weiblichen Lebensrealität. Im Gegenteil scheint das zunehmende, und ich meine tatsächlich auch gesellschaftlich allgemein zunehmende Wissen um die Konstruktion der Geschlechter eher als Anleitung verstanden zu werden, die Geschlechter umso besser konstruieren zu können. keine der neuesten Theorien der Biologie selber, also die diskutieren ja auch, wo machen wir den Geschlechtsunterschied fest und so weiter. Und das kriegen sie nicht so richtig hin, also sie kriegen es auch nicht festgemacht. Also keine von diesen neuesten Theorien der Biologie und auch nicht das Vorhandensein von sowas wie einer weiblichen Bundeskanzlerin oder so, scheint weibliche Freiheit von Naturzwang zu beweisen. Also weil permanent wird aufs Neue biologisch-genetisch oder verhaltensbiologisch nach der Geschlechterdifferenz gesucht, immer neue Studien und Theorien desgleichen hervorgebracht. Anders, dass der Körper keine feststehende Angelegenheit ist, das weiß nicht nur der Feminismus, sondern auch die Gen- und Reproduktionstechnologie und das Alltagsbewusstsein. Natur wird gemacht, das war der bürgerlichen Gesellschaft immer schon bewusst, ist, könnte man sagen, ihr eigenes Programm. Zwischen Determinismus des Geschlechts und Freiheit im Geschlecht spielt der Verstand Ping-Pong. Also Frauen sind Opfer zum einen, Frauen machen sich selbst zu Frauen zum anderen. Sie werden gemacht und sie machen sich selber. Letzteres ist zwar ein Freiheitsgewinn, aber führt letztlich nur zum selbstbestimmten Vollzug des weiblichen Geschlechtscharakters, was dann zum Beispiel in Büchern wie dem von Vashon Mika, dieser ehemaligen Taz-Chefredakteurin vor ein paar Monaten, als Anklage gegen die Frauen daherkommt, doch selber schuld zu sein. Es gibt aber, um Kant zu paraphrasieren, ein Interesse des männlich Allgemeinen an diesem Widerstreit, der als solcher vom Feminismus in den Blick genommen werden müsste. Die gängige feministische Kritik am Prozess der Herstellung von Natur und Biologie macht das aber nicht. Sie verwechselt erste und zweite Natur, kennt gar keine zweite gesellschaftliche Natur, weil sie nicht einmal mehr einen positiv verstandenen gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang sieht. Sie tut so, als wäre die Bestimmung von Weiblichkeit immer schon Gegenstand der Naturwissenschaft gewesen, womit plötzlich die aufklärerische Philosophie, die ja tatsächlich nicht über biologische Tatsachen geredet hat, unschuldig an der Genese des Geschlechts aussehen kann. Das ist sie aber nicht. Für die Anfänge des bürgerlichen Denkens lässt sich behaupten, dass mehr als die Mediziner und Anatomen die idealistischen Philosophen die größeren, weil systematischen Frauenfeinde waren. Vernunft schafft sich selbst und darin ihre eigene Voraussetzung, an der sie sich erhält. Weiblichkeit ist ein Produkt der Vernunft, ein allgemeines Prinzip, das der Vernunft als solches aber nicht zugänglich ist. Und über dieses Verhältnis möchte ich bei meinen Überlegungen zu Weiblichkeit und Nation sprechen. Also, dass es einen inneren Zusammenhang zwischen Geschlecht und Nation gibt, das ist dem Feminismus, wie gesagt, zum einen grundsätzlich nichts Neues. Wie wird er gefasst? Also, um so eine Beschreibung herauszugreifen von einer Soziologin, Ruth Seifert, die sich mit Fragen rund um das Thema Militär und Geschlecht befasst hat, die geschrieben hat, Zitat, wenn Nationen miteinander in Konflikt geraten, wird Gender-Weiblichkeit regelmäßig politisiert und in Beziehung zur politischen Identität der Gruppe gesetzt. Typisch für die Konstruktion der Nation ist, wie mittlerweile in einer Vielzahl von Arbeiten belegt, die Imagination von Frauen bzw. Frauenkörpern als Symbol und Zeichen der Gemeinschaft. Oder eine andere Autorin zu zitieren, Annette Dietrich, die schreibt über die Konstruktion von Rasse und Geschlecht im deutschen Kolonialismus, die sagt, Nation wird, Zitat, unter anderem durch die duale Geschlechterordnung symbolisiert und repräsentiert. Gegen beide Beschreibungen wende ich ein, dass es nicht diese oder jene Situation gibt, in der die Nation sich regt, Krieg oder Fußball oder sonstige nationale Manifestationen, in der dann Weiblichkeit politisiert wird, sondern dass es überhaupt kein Denken von Staat und kein Fühlen von Nation gibt, das ohne Bezugnahme auf Frauen auskommt, wie es umgekehrt kein Denken oder Fühlen von Weiblichkeit gibt, das nicht zu Staat und Nation hinführt. Nicht das eine, also das ist mein Einwand, symbolisiert oder repräsentiert oder wird identifiziert mit dem anderen, sondern beide kommen von einer und derselben Bewegung und sie ist das zu erklären. Kannst du das nochmal sagen, das habe ich nicht verstanden. Also ich habe diese... Darf ich mal was sagen, das ist zu schnell. Okay, probiere ich es langsam. Also um das Letzte nochmal kurz zu wiederholen, die Art und Weise, wie dieser Zusammenhang beschrieben wird, zum Beispiel von feministischen Soziologinnen, der ist zu sagen, ich habe hier Weiblichkeit und hier Nation und die Wörter für die Beziehung dazu zueinander sind symbolisieren, repräsentieren, identifizieren. So. Und ich meine, das sollte anders gefasst werden. Also ich versuche einen Vorschlag zu machen, wie der Zusammenhang von Weiblichkeit und Nation gefasst werden kann, ohne dass man zwei Strukturkategorien oder Diskurse oder zwei Systeme annehmen muss, wo man dann im Nachhinein nach Verflechtungen oder gegenseitigen Abbildungen sucht. Und das mache ich, indem ich auf die Anfänge bürgerlicher Gesellschaft schaue, entlang des Denkens der Aufklärung spreche, was einige Vorteile hat, um zu begreifen, wie Nation und Geschlecht zusammenhängen. Und wenn man das macht, dann fällt dabei zunächst was auf, nämlich der Umstand, dass Weiblichkeit nicht am Körper verhandelt worden ist, sondern am Geist. Der Geschlechtsunterschied und sein Einfluss auf die organische Natur, ist ja zum Beispiel ein Titel von Humboldt, also nicht umgekehrt, oder mit einer Formulierung von Rousseau, nach der die Frau, um die Funktionen ihres Geschlechts zu erfüllen, eine bestimmte Körperbeschaffenheit braucht. Also Frauen hatten nicht schwach zu sein aufgrund mangelnder Körperkraft oder aufgrund potenzieller Gebärfähigkeit, sondern mit weiblicher Schwäche wurde eine bestimmte Qualität des Geistes bezeichnet. Umgekehrt bedeutet männliche Kraft ebenfalls nicht das, was wir heute damit assoziieren. Auch die Rede von männlicher Kraft zielte auf den Intellekt, auf geistige Arbeit, nicht auf körperliche, zu Aufklärungszeiten. Fragt man, wie hat denn die Aufklärung dann Weiblichkeit bestimmt, ist die Antwort gar nicht, weil Weiblichkeit nicht bestimmbar war. Sie konnte zwar beschrieben, aber nicht im strengen Sinne vernünftig bestimmt werden. Und dabei war sich das aufklärerische Denken bewusst, dass da etwas aus den Kategorien des Denkens herausfällt, nicht Gegenstand von Erkenntnistheorie sein kann. Mit anderen Worten, der Aufklärung war bewusst, dass das Geschlechterverhältnis oder zunächst das Wesen der Frau und ihre gesellschaftliche Position durch und durch unlogisch ist, und zwar unlogisch gemessen an ihren eigenen Theorien des Rechts, des Staates und an ihrer eigenen Forderung nach Gleichheit und Freiheit aller Menschen. Also mit Logik und Unlogik meine ich zum Beispiel das. In der Metaphysik der Sitten, Abschnitt Staatsrecht, hatte Kant 1797 die notwendige Bedingung des Staatsbürgers als Unabhängigkeit von der Willkür anderer beschrieben. Also die personale Abhängigkeit eines Teils des Staatsvolkes, das sind bei ihm Gesellen, Dienstboten, Unmündige, alles Frauenzimmer. Diese personale Abhängigkeit macht, sagt Kant selbst, die Unterscheidung des aktiven vom passiven Staatsbürger notwendig, obgleich der Begriff des Letzteren mit der Erklärung des Begriffs von einem Staatsbürger überhaupt im Widerspruch zu stehen scheint. Also mit anderen Worten, einen passiven Staatsbürger kann es nach Kant nicht geben, will er nicht den Begriff vom Staatsbürger grundsätzlich gefährden. Und diesen scheinbaren Widerspruch hat er allerdings nicht systematisiert, er hat lediglich festgestellt, dass von Seiten der Mündigen keine Gesetze erlassen werden dürfen, die es den Unmündigen verunmöglichen würden, ihren Status zu verlassen. Also kein Gesetz darf in dieser Argumentation den Frauen prinzipiell den Status vollwertiger Staatsbürgerinnen verwehren. Also nirgendwo darf geschrieben stehen, sie dürfen nicht. Kein Gesetz darf das, will es nicht dem Charakter des Gesetzes überhaupt widersprechen. Also aus der Perspektive des Gesetzes, als Prinzip und der reinen Vernunft, hätte den Frauen sozusagen rein logisch betrachtet keine andere Rolle zukommen dürfen als den Männern. Die Unlogik, dass es aber faktisch dennoch geschah, hat zunächst weder dazu geführt, die Logik des Rechts zu verwerfen, noch daraus ein allgemeines philosophisch-politisches Problem zu machen, mit ein paar Ausnahmen von frühen Frauenrechtlerinnen wie dem deutschen Hipwell 1790, Olympe de Gouges 1791, Mary Wollstonecraft 1792 oder Condorcet, die haben in ihren Texten die Gleichberechtigung von Frauen gefordert. Auch die französische Nationalversammlung hatte bereits mehrmals die Frage des Frauenwahlrechts oder der Teilnahme der Frauen an der bewaffneten Verteidigung der Revolutionären Republik diskutiert und abgelehnt. Mit Gründen, die der Deklaration der Menschenrechte offensichtlich widersprochen haben. Was aber nicht zu einer grundsätzlichen Debatte um die Menschenrechte geführt hat, sondern nur zu einer um ihre Reichweite. Beide Seiten, die Kategorien der reinen Vernunft bzw. die Prinzipien des Staates zum einen und die ihnen widersprechende widersprechenden Ausnahmen zum anderen, konnten hervorragend nebeneinander existieren, ohne sich zu stören. Etwa in der Sphärentrennung von Philosophie und Staatsrecht einerseits und Kunst andererseits, wobei letztere dazu da war, sich dann mit den Widersprüchen zu befassen, für die es in den Kategorien des logisch-vernünftigen Denkens keinen Platz gab. Insofern erfolgt die Bezugnahme der Bürger auf das Geschlecht nicht im Medium der Ratio, sondern in dem der Gefühle. Das Geschlechterverhältnis ist eine gefügte Gewissheit, die sich der reflexiven Behandlung durch die aufklärerische Philosophie entzogen hat. Es wird repräsentiert, wie Sylvia Bowen schon bemerkte, in der Literatur, in der Poesie, nicht in der Philosophie, im 18. Jahrhundert nicht in der Wissenschaft von der Biologie. Weiblichkeit ist nicht erkenntnistheoretisch auf den Begriff zu bringen, weil sie nicht verallgemeinerbar ist. Sie ist gemessen an den Kategorien der Vernunft eine Behauptung, die sich nicht durchführen lässt. Die aufgeklärten Bürger wussten das. Wenn man über Frauen schreibt, verkündete Diderot, dann muss man seine Feder in den Regenbogen tauchen und den Staub von Schmetterlingsflügeln auf das Papier streuen, aber nicht analytisch-philosophische Begriffsbildung betreiben. Also, und an dieser Begriffslosigkeit arbeitet sich, würde ich sagen, derjenige Feminismus ab, der Weiblichkeit in der Sprache sichtbar machen möchte. Daran arbeitete sich die Frauenbewegung ab, die in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts feststellte, dass die Erfahrung von Frauen immer subjektiv bleibt und keine allgemein gesellschaftliche Erfahrung ist, weil ihre Begriffe fehlen und ihr Erfolg in der Suche danach auch begrenzt geblieben ist. Das weibliche Tun darf nicht getan worden sein, hat keine Geschichte, deswegen kann es auch nicht wahrgenommen und anerkannt werden. Das Verhältnis des nicht verallgemeinerbaren Weiblichen zum Allgemeinen oder das Verhältnis von Abgespaltenen zu dem, wovon es abgespalten wurde, dieses Verhältnis vom Politischen her gedacht, beschreibt der Titel von meinem Vortrag, wo die Liebe zu den Gesetzen im Staate ruht. Um das darzustellen, mache ich ein bisschen bürgerliche Staatstheorie, weil der Titel sich auf einen Satz von Jean-Jacques Rousseau bezieht in der Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, die 1755 erschienen ist. Gegenstand der Abhandlung ist das Fundament des bürgerlichen Denkens über den Staat. Wie ist Recht möglich? Woher kommt die Evidenz des Rechts? Worauf berufen sich die Bürger, wenn sie vertraglich geregelte Beziehungen einfordern gegen die göttlichen Privilegien und so weiter? Recht, das ist Punkt 1 in der Abhandlung, kommt nicht von Stärke. Physische Überlegenheit begründet nicht gesellschaftliche Überlegenheit. Wer eine solche Verbindung annimmt zwischen physischer und gesellschaftlicher Ungleichheit, der führe die Diskussion von Sklaven, aber nicht die freier Menschen. Das galt auch für das Geschlechterverhältnis. Keiner der Bürger wäre auf die Idee gekommen, es aus körperlicher Überlegenheit des Mannes zu begründen. Das passiert erst später, als der Körper selber gesellschaftlich wird und die Biologie im 19. Jahrhundert als Wissenschaft vom menschlichen Leben entsteht, gesellschaftliche Gesetze plötzlich sich aus biologischem ableiten ließen. In der Aufklärung war der Geist sich noch selber bewusst und nicht bewusstlos wie in der Biologie. Deswegen wird nicht aus Stärke Macht gewonnen, sondern aus einer Art Übereinkunft, aus gesellschaftlicher Einrichtung. Es geht in der Abhandlung darum, sagt Rousseau, im Fortgang der Dinge den Augenblick zu bezeichnen, in dem das Recht an die Stelle der Gewalt trat und damit die Natur dem Gesetz unterworfen wurde. Also in diesem Satz ist ja zu erkennen, dass Recht die Vernunft kennen, trotz ihrer Universalität ein anderes, die Natur, die unterworfen werden muss. Und diese Natur meint Gewalttätiges. Also das ewige Bild vom Naturzustand, wir brauchen das Recht, um den Naturzustand zu überwinden, in dem alle bekämpfen würden. Ein solcher Naturzustand, der Krieg ist, weil es ist ja ein Bild, das die bürgerliche Gesellschaft von sich selber hat, ein solcher Naturzustand, das das zentrale Projekt der Aufklärung, muss in einen gesellschaftlichen überführt werden. Also auch im Gesellschaftsvertrag, also dem der Schrift, im dritten Kapitel wiederholt Rousseau, dass auf dem natürlichen Vermögen der Stärke sich keine Macht gründen kann. Der Stärkere ist nie stark genug, immer Herr zu sein, wenn er nicht seine Stärke in Recht und in Gehorsam in Pflicht überführt. Also so das Zitat. Stärke muss überführt werden in Recht, damit ist sie allerdings nicht verschwunden. Gesellschaftskritik weiß ja, dass die herrschaftliche Gewalt nicht einfach weg war, sondern die bürgerliche Gesellschaft sie aus direkt persönlicher in abstrakte verwandelt hat. Trotzdem ist das Recht etwas anderes als die direkt persönliche Herrschaft, ist keine Täuschung. Bliebe nämlich die Begründung des Rechts die Stärke, wäre es kein Recht, weder dauerhaft noch einsichtig. Einsicht in die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit des Gehorsams gegenüber dem Gesetz ist die Pflicht, sozusagen der internalisierte Zwang. Nicht die Natur schafft hier Herrschaft, sondern die Gesellschaft. Zitat, da kein Mensch von Natur aus Herrschaft über seinesgleichen ausübt und da Stärke kein Recht erzeugt, bleiben also die Vereinbarungen als Grundlage jeder rechtmäßigen Herrschaft unter Menschen. Also ich betone das deswegen so, weil die Bürger das schon ernst gemeint haben mit der Herrschaft der Vereinbarungen. Also sie haben nie explizit gesagt, Frauen oder sogenannte Wilde sind ausgenommen, also zu dem Zeitpunkt nicht gesagt. Gerade weil sie es ernst meinten mit der Gleichheit, sieht die Geschlechterdifferenz so unlogisch aus. Fordert jede Frauenbewegung dauernd aufs Neue ein, dass für Frauen dieselbe rechtliche oder sexuelle Freiheit gelten soll, die auch für Männer gilt. Also wie das geht, Gleichheit, die Gleichheit ist und nicht Betrug, und obwohl sie Gleichheit ist, Ungleichheit schafft, darum geht es bei diesem Ausflug in die Staatstheorie. Ich erzähle euch da wahrscheinlich nicht so viel mehr. Die Vereinbarung als Grundlage der Herrschaft des Rechts, der Gesellschaftsvertrag. Seine zentrale Frage ist, wie vereinigen sich alle bei absoluter Freiheit aller Einzelnen? Die Bestimmungen des Vertrages, so Rousseau, lassen sich bei richtigem Verständnis sämtlich auf eine einzige zurückführen, nämlich die völlige Entäußerung jedes Mitglieds mit allen seinen Rechten an das Gemeinwesen als Ganzes. Und der Unterschied zur Unterwerfung unter einem einzelnen Herrscher, was den Verlust der Freiheit zufolge hätte, besteht darin, dass sich jeder jedem gibt und damit niemanden. Geschaffen wird in diesem Akt ein gemeinschaftliches Ich. Zitat, dieser Akt des Zusammenschlusses schafft augenblicklich anstelle der Einzelpersonen jedes Vertragspartners eine sittliche Gesamtkörperschaft, die aus ebenso vielen Gliedern besteht, wie die Versammlung Stimmen hat und die durch eben diesen Akt ihre Einheit, ihr gemeinschaftliches Ich, ihr Leben und ihren Willen erhält. Diese öffentliche Person, die so aus dem Zusammenschluss aller mit allen zustande kommt, sagt Rousseau, trug früher den Namen Polis, heute trägt sie den der Republik oder der staatlichen Körperschaft, die von ihren Gliedern Staat genannt wird, wenn sie passiv, souverän, wenn sie aktiv ist und Macht im Vergleich mit ihresgleichen. Also diese Rousseau'sche Vorstellung vom politischen Körper, das ist ähnlich wie die Hobbes-Vorstellung vom Leviathan, es ist zwar eine Körpervorstellung, aber keine organische, eher die einer Maschine, deren also Rädchen eins ins andere greifen. Sie kann, wie der menschliche Körper, auch sterben, jedoch war Rousseau sich bewusst, dass diese Metapher eine Grenze hat. Also er sagt, die Verfassung des Menschen ist ein Werk der Natur, die des Staates ein Werk der Kunst. Wir haben es hier mit einem Gedankending zu tun. Den politischen Körper dachte Rousseau auch grundsätzlich, der soll sich grundsätzlich auch wieder auflösen können, weshalb er sich seinerseits nicht binden darf, Grundgesetze oder sowas. Sein Wesen ist keine blinde Naturkraft, sondern geistiges, der Gemeinwille, die Volonté générale. Der Gemeinwille ist Eigenschaft des politischen Ganzen, das politische Ganze, Produkt nicht nur einer neuen Beziehung der Menschen untereinander, sondern auch zu sich selbst. Denn was passiert mit den Einzelnen bei völliger Entäußerung? Sie werden ihres eigener Knecht, also zu Freien, gespalten in Staatsbürger und Einzelwesen, in solchen mit Pflichten und Neigungen, Vernunft und Begehren. Sie bilden wie der Gesamtkörper, das Gemeinschafts-Ich, einen Willen aus, als ein Vermögen, wie es bei Kant heißt, der Vorstellung gewisser Gesetze gemäß sich selbst zum Handeln zu bestimmen. Und hier, kann ich fürs Erste sagen, liegt die Geschlechterdifferenz. Ob ein Monarch über Männer oder Frauen regiert, schreibt Rousseau, kann ihm ziemlich gleichgültig sein, solange man ihm gehorcht. In einer Republik jedoch braucht man Männer. Und Rousseau meinte, in einer Republik braucht man solche, die fähig sind, einen Gesellschaftsvertrag abzuschließen, die über sich selbst gebieten, die in der Lage sind, sich selbst gewisser Gesetze gemäß zum Handeln zu bestimmen. Und diese Fähigkeit, sich selbst zum Handeln zu bestimmen, Das ist das Vermögen, das den Frauen abgesprochen wurde. Also nicht aufgrund körperlicher Schwäche, nicht aufgrund von Kinderbekommen, sondern aufgrund mangelnder Subjektivität begründet sich ihre Weiblichkeit. Aber könnte man einwenden, Weiblichkeit stand doch immer schon für Natur, ihre Gebärfähigkeit war doch immer schon die Rechtfertigung für ihren Ausschluss. Sofern sich immer schon auf die bürgerliche Gesellschaft bezieht, ja, aber Natur heißt der erst seit kurzem Gebärmutter und freigeboren hieß noch nie mit Penis geboren. Also diese Natur, für die Weiblichkeit steht, hat eine Geschichte, und zwar nicht ihre eigene, sondern die der Gesellschaft, die sich ihre Natur schafft. Und je nachdem, wie die Gesellschaft aussieht, sieht auch ihre Natur aus. Also eine Gesellschaft, deren Natur eine mechanisch verstandene ist, das ist eine andere Gesellschaft als jene, deren Natur das Genom heißt. Für das frühe Bürgertum gilt, Natur heißt im Wörterbuch der kritischen Philosophie 18.1 so viel als der subjektive Grund des Gebrauchs der Freiheit überhaupt, der vor aller in die Sinne fallenden Tat hergeht. Also der subjektive Grund, um Freiheit gebrauchen zu können, ist auch in der Aufklärung angeboren, aber das meinte nicht eine irgendwie biologisch verstandene Disposition zur Freiheit. Freiheit kann sich nicht auf etwas anderes als sich selbst zurückführen lassen, sie wäre keine mehr. Das Zitat geht nämlich weiter. Der Grund der Annehmung, also es geht hier um Moral, der Grund der Annehmung oder Nichtannehmung der Maxime, sich durch Gründe der Moralität zu Handlungen bestimmen oder nicht bestimmen zu lassen, kann kein bloßer Naturtrieb sein. Sonst würde der Gebrauch der Freiheit ganz auf Bestimmungen durch Naturursachen zurückgeführt werden können, welches der Freiheit widerspricht. Wenn wir also sagen, ich bin immer noch im Zitat, wenn wir also sagen, der Mensch ist von Natur gut oder er ist von Natur böse, so bedeutet das nur so viel als, er enthält einen uns unerforschlichen ersten Grund der Annehmung guter oder böser Maximen, und zwar allgemein als Mensch, mithin so, dass dadurch zugleich der Charakter seiner Gattung ausgedrückt wird. Zitat Ende. Also Natur bedeutet demnach nicht nur die Prädestination zur Freiheit, sondern auch den Gebrauch von Freiheit. Wer nicht dem Begriff vom allgemeinen Menschen entsprach, der oder die war nicht Natur, sondern der Gebrauch gesellschaftlicher Natur fehlte ihm oder ihr. Also Weiblichkeit war insofern nicht etwas, das für Natur steht, sondern kam nicht, wie auch alles andere, was der Aufklärung als wild oder unzivilisiert galt, über das hinaus, was vor aller Tat liegt. Frauen wurde die Fähigkeit abgesprochen, ihre natürliche Freiheit, das menschliche Wesen, soweit waren sie in die Gesellschaft eingeschlossen, auch zu gebrauchen. Also weder schlicht dumm gehalten, noch aus dem Geltungsbereich der bürgerlichen Gesetze ausgeschlossen, blieb ihre Bildung dennoch folgenlos, weil es ihnen an der Intention zur Handlung, zur Anwendung und Gestaltung von Wissen und Gesetz zu mangeln hatte. Bedrohlich waren Frauen in dem Maße, in dem ihre Handlungsunfähigkeit, ihr Frauwerden, ja auch misslingen konnte. Also Weiblichkeit ist nicht im organischen Sinne Natur, sondern deswegen Natur, weil sie dem unerforschlichen ersten Grund der Freiheit verhaftet bleibt. Im bürgerlichen Mann hingegen vereinigten sich die Bestimmung zur Freiheit und deren Gebrauch zum Willen. Er versteht nicht nur das Gesetz, ob das dann jenes der Natur oder des Staates ist, das bleibt sich hier gleich, er kann es auch anwenden. Was die männlichen Einzelnen sich vor aller in die Sinne fallenden Tat zur Voraussetzung nehmen, ist das, was die bürgerliche Gesellschaft immer meint, wenn sie Natur sagt. Sie meint ihre eigene, die ihr unerforschlich ist, sie meint blindgesellschaftliches, das zum Geheimnis der Gesellschaft geworden ist. Und über dieses Geheimnis, den unerforschlichen ersten Grund, lässt sich nicht in den Kategorien der Vernunft verhandeln. Das ist der Grund, weshalb es in der Literatur passiert und in der Poesie und so weiter. Das hat seinen Grund darin, dass das mit sich selbst identisch sein soll und der Individuum, der Mann, sich nicht im Medium der Vernunft auf die Voraussetzung seiner Identität beziehen kann, weil er sonst weder vernünftig noch identisch ist. Liebe, nicht Logik, überwindet diesen Graben. Worauf er sich bezieht, ist weder das andere noch ein Außen, denn die bürgerliche Gesellschaft kennt kein Außen. Was danach aussieht, hat seine Form von ihr selbst bekommen. Und hierzu hat das männliche Individuum kein funktionales Verhältnis und auch kein logisches. Von Argumenten hat sich das Geschlechterverhältnis noch nie beeindrucken lassen, das sich durch alle Frauenbewegungen und die im Wesentlichen durchgesetzte rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau hartnäckig hält. Die Liebe zum notwendigen Zwang vermittelt die Weiblichkeit. Nicht ist, sondern vermittelt. Liebe zu einem weiblichen Wesen wird so Liebe zum unhintergehbaren allgemeinen Gesetzten. An der Schaffung der Gesetze im Staat, am Akt, an der Handlung waren Frauen nicht beteiligt, aber in ihren Händen blüht die Liebe zu den Gesetzen im Staate. Bleibt also für immer das, was ihr jetzt seid, spricht Rousseau die Bürgerinnen von Genf an, bleibt die keuschen Wächterinnen der Sitten und die süßen Bande des Friedens. Der Ort der Liebe zwischen den Individuen ist auch der Ort der eigentlichen Verfasstheit des Staates, wie es im Gesellschaftsvertrag heißt. Rousseau spricht dort vom Gesetz des Herzens, das macht auch Hegel in der Phänomenologie, und gemeint ist damit, dass der Bürger dieses Gesetz an sich haben muss, und zwar unmittelbar. Rousseau hat nicht nur diese liberal-demokratische Vertragstheorie entworfen, sondern hat sich auch schriftlich als Pädagoge betätigt, weil schließlich galt es die Frage zu beantworten, wie werden denn diejenigen, die imstande sind, einen Gesellschaftsvertrag abzuschließen, wie ist es zu machen, dass sie wollen, was sie müssen. Also zentrale Frage aller Pädagogik, wie sind die Einzelnen zu machen, damit sie in die Gesellschaft passen. Und damit stellt sich der Aufklärung ein grundsätzliches Problem, also wie der permanent durch Sonderinteressen bedrohte Staatskörper, hat der bürgerliche Mann nicht die Sicherheit einer einmal errichteten Stimme der Pflicht, weil dieses Befragen der Vernunft vor den Neigungen, die Selbstdisziplin, immer wieder stattfinden muss und auch immer wieder, insofern immer wieder zu scheitern droht. Die Autonomie des Bürgers ist prekär und das Bewusstsein ihrer Brüchigkeit ein unglückliches, wie Hegel in der Phänomenologie geschrieben hat. Man muss, sagt Rousseau im Emil, das ist dieses 500 Seiten pädagogische Werk, das muss man, glaube ich, an der Uni in der pädagogischen Wissenschaft immer noch studieren, man muss die männlichen Einzelnen so erziehen, dass sie ihre inneren Widersprüche nicht verspüren, nur dann sind sie glücklich. Ja, da muss man 500 Seiten schreiben dazu. Den Abschluss dieser Erziehung, also da gibt es einen fiktiven Zögling, Emil, der ist dann in die Pubertät gekommen, die Leidenschaften erwachen. Den Abschluss bilden etwa 200 Seiten, in denen Emil seine künftige Ehefrau Sophie kennen und lieben lernt. Und was er dabei lernt, ist Liebe von, gesäubert von potenziell zerstörerischen Gewalten der Leidenschaft, die, das ist ein wichtiger Punkt, in der Erziehung von Emil nicht einfach unterdrückt werden, die Leidenschaften, sondern in Dienst genommen. Also in der aufklärerischen Erziehung sind sie der Motor zur Ausbildung von Moral und Tugend. Also Rousseau hat da lange Abhandlungen, wie die Erzieher das machen sollen, wenn hier die Leidenschaften bei ihren Zöglingen erwachen, dass man das nützen muss, nicht einfach unterdrücken. Und das Ergebnis ist dann Liebe als Regel und Zügel des Triebes. Wer gelernt hat zu lieben, kann die politische Welt kennenlernen, und das geht in diesem Erziehungsroman auch so Schritt für Schritt, und die Reihenfolge ist kein Zufall. Die geschlechtliche Liebe soll sich erweitern zur und ist Grundlage der Liebe zum Vaterland. Und das war, habe ich irgendwann mal festgestellt, auch überhaupt keine außergewöhnliche Ansicht. Ich habe zum Beispiel bei Josef von Sonnenfels, diesem Wiener Aufklärer, Beamten, am Habsburger Hof mal gefunden, dass der, also 1771 festgestellt, ohne Geschlechtsliebe können wir aus einem Haufen kein Volk von Patrioten machen. Oder Christian Garmel, der Übersetzer von Smiths Wohlstand der Nationen, das ähnlich gesehen und gesagt, die Beförderung der Ehe vergrößert die Zahl der Patrioten. Das ist die Überleitung, der Schritt zur Nation, also wie die Weiblichkeit, gehört auch die Nation dem Bereich emotionaler Gewissheit an, also die Nation, nicht der Staat. Beides ist Gewusstes, aber im bürgerlichen Denken nicht Befragtes. Also nach der Seite der Weiblichkeit habe ich damit gemeint, also meine ich damit das Wissen der Aufklärung um die Unlogik des Geschlechterverhältnisses. Und das wahrnehmbar auch ein Wissen darum, was die Gesellschaft den Frauen antat, indem sie sich Frauen machte. Also in der Phänomenologie verwendet Hegel dazu die zwei Wörter Schuld und Verbrechen. Nach der Seite der Nation meine ich mit emotionaler Gewissheit, dass sie im Unterschied zum Staat, der in diesen Vertragstheorien mit einem hypothetischen Gründungsakt gedacht war, ebenfalls nicht definiert, nicht abgeleitet, nicht bewiesen werden kann, sondern einem Gefühl entspringt. Und deswegen war es auch gegenüber der Nation immer schon möglich zu sagen, dass sie nicht logisch ist, dass ihre Grenzen unbestimmbar sind. Zum Beispiel konnte das sehr früh, 1701, Daniel Defoe, der Autor von Robinson Crusoe, hat eine Satire geschrieben mit dem Titel The True Born Englishman und hat da drin gegen den englischen Nationalismus eingewendet, dass dessen Misstrauen gegen Fremde auf irrationalen Hirngespinsten beruht. Also er hat es geschrieben gegen these sort of people who call themselves true born, also irgendwie, ich weiß nicht, wie man das Deutsch übersetzen sollte, wahrscheinlich musste man da Blut übersetzen, also reinblutig oder so. Also gegen diese Leute geschrieben hat, das ist ein ironisches Gedicht und hat einen total überlegenen Tonfall, den Tonfall von denjenigen, die mit den Mitteln der Logik ganz spielend in der Lage sind nachzuweisen, dass natürlich jede Nation eine Promenadenmischung ist. Also das geht ungefähr so, to elder Britain's youthful days retire, and then for true-born Englishmen inquire, Britannia freely will disown the name and hardly knows herself from whence they came. Britannia weiß nicht, woher sie kommt, sie ist nicht herleitbar, ein Nichts, auf das sich zu berufen, dem vernünftigen Denken eigentlich absurd vorkommen müsste. Also diese bereits, ich habe das zitiert, weil man daran sieht, dass bereits so früh konnte man in dieser Art und Weise Kritik am Nationalstolz üben, aber das war der Nation immer schon egal, weil das Vergessen, ich möchte fast sagen, der historische Irrtum spielt bei der Erschaffung einer Nation eine wesentliche Rolle. Sagt er zum Beispiel Renan da in so einem Vortrag, was seine Nation 1882. Und dieselbe Beobachtung hat zum Beispiel Benedict Anderson geschrieben im deutschen Vorwort zu seinem Buch über die Entstehung der Nation. Er hat dort sein Erstaunen darüber ausgedrückt, wie schnell sein Untersuchungsgegenstand des Indonesien zur Nation geworden ist und sagt, ein grundlegender Bewusstseinswandel hatte während einer Generation stattgefunden, doch erinnerte sich niemand daran. Indonesien hatte es schon immer gegeben. Also politisch gesagt könnte man da sagen, es bringt für die Kritik einer Nation überhaupt nichts, einfach nur darauf hinzuweisen, dass sie unlogisch, irrational ist und so weiter, das gehört zu ihrem Wesen. Es bringt nichts vorzurechnen, dass Nationalgeschichte lügt, dass es alles so, also Mythen sind. Der Satz, die Nation ist ein Mythos, ist eine Tautologie. Also ich muss in der Kritik fragen, warum wird die offensichtliche Lüge geglaubt, das ist die eine Variante. Oder ich muss darauf hinweisen, dass Mythos nicht Märchen heißt und auch nicht Lüge, sondern ich habe eine schöne Beschreibung bei Thomas Mann gefunden, eine zeitlose Immergegenwart. Also jenen, die sich stellen, heißt das, ist die nationale Frage unbegründbar gegeben, als solche außer Streit gestellt. Die Nation gilt als Ursprung, der keine Vorgeschichte haben kann, da wäre sonst kein Ursprung mehr. Die Bürger, die revolutionär waren, die haben das ganz offen gesagt. Als der ABCS da in seinem berühmten Pamphlet, was ist der dritte Stand im Revolutionsjahr, auf die Frage, was denn eine Nation sei, antwortet, sie wäre eine Körperschaft von Gesellschaftern, die unter einem gemeinschaftlichen Gesetz leben und durch dieselbe gesetzgebende Versammlung repräsentiert werden, dann sieht das wirklich nur auf den ersten Blick nach einer bündig funktionalen Definition aus. Weil die Assoziierten kommen zu ihrer Assoziation unter dem Gesetz, indem sie ihren Willen zum Gesetz ausdrücken. Die Bürger als dritter Stand, der bekanntlich alles umfasst, ist vor dem Staat als seiner politischen Verfassung gedacht. Ist die Nation doch zuerst da, sagt sie es, ist sie doch der Ursprung von allem. Ihr Wille ist immer gesetzlich, denn er ist das Gesetz selbst. Vor und unter ihr gibt es nur das Naturrecht. Also hier trifft man wieder auf den Willen und diesmal liegt die Betonung auf dem Natürlichen am Willen. Denn dieser Wille befindet sich, so ist jetzt, im Naturzustand und braucht zu seiner Entfaltung nur die natürlichen Merkmale eines Willens. Das Natürliche meint da nicht Wald, Wiese, Leib, Körper, Organisches. Der Wille meint also nicht nur das Denkgesetz, sondern auch die Intention zur Handlung gemäß dem Denkgesetz. Und der spontane Impuls, welcher dem Denkgesetz seine unmittelbar einsichtige Evidenz verleiht, der ist es, der dem Reich des Natürlichen angehört. Er ist der Ursprung. Ein solcher Ursprung muss immer als gesellschaftlicher begriffen werden. Also Adorno hat mal in seinen Vorlesungen zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit vorgeführt, dass das Spontane am Willen nicht nur denkendes Verhalten meint, sondern auch ein unwillkürliches, zugleich etwas, was geschieht, ohne dass ich mir selber darüber klar bin. Also das heißt ja auch im alltagssprachlichen Gebrauch des Wortes spontanes Verhalten. Also meint weniger eigene Denkleistung als etwas, das im Individuum denkt. Ein Impuls, der somatisch und geistig in eins ist. Und als solcher ist er, ich bin noch bei Adorno, blinde Natur so wenig wie bloß unterdrückte. Es ist gesellschaftliche Natur, die im Moment der Willensäußerung ist, als solche unmittelbar an den Einzelnen haftend und sie konstituierend, denn der Wille hat sein Modell an der äußeren Welt und an dem Verhältnis zur äußeren Welt. Das Wesen von diesem Natürlichen hängt an der Reproduktion der Gesellschaft, der Arbeit als gesellschaftsförmiger Aneignung von Natur. Also Sieyès und mit ihm die Französische Revolution haben die Nation als produktiven Arbeitskörper begriffen, die sich von den wenigen für das Gemeinwesen Unnützen befreien solle. Also dazu gehören die Adeligen als unproduktive Müßiggänger, auf die also funktionslos für die Gesellschaft der Arbeitenden oder zumindest sich produktiv wähnenden die Guillotine wartet. Also ihnen gegenüber wurde das Naturrecht in Stellung gebracht, die ihre Fesseln abwerfende bürgerliche Gesellschaft berief sich als immer schon Gewesene, als Höhe und Endpunkt der Geschichte, alles vor uns hat zu uns hingeführt, nach uns wird nichts anderes kommen, auf den zitierten unerforschlichen ersten Grund gesellschaftlicher Natur. Hätte die Nation, sagt Sieyès, um eine Nation zu werden, eine positive Existenzform abwarten müssen, wäre sie nie eine geworden. Allein nach natürlichem Recht bildet sich die Nation. Im Unterschied zum bürgerlichen Staat, den die ja gerade dabei waren zu gründen, ist die Nation eine qua Naturrecht begründete Annahme. Sie war immer schon. Der Gesellschaftsvertrag muss zumindest im Denken als Akt der Gründung angenommen werden. Also weil ja die Vertragstheorien sich nicht vorgestellt haben, dass wirklich irgendwo alle zusammengekommen sind und einen Gesellschaftsvertrag abgeschlossen haben. Aber sie denken zumindest einen Anfang, einen logischen Beginn. Also an dem Punkt könnte man sagen, gibt es einen Unterschied vom Französischen zum Deutschen Denken über Nation oder man kann es auch allgemeiner sagen, einen Unterschied zwischen einem revolutionär zum Macht drängenden Bürgertum zu einem solchen, das dazu nicht in der Lage war. Ich meine damit, die Nation als Quelle eines allgemeinen Gesetzes beinhaltet die Möglichkeit, ihr qua politische Überzeugung quer über die existierenden traditionellen Staatsgrenzen hinweg anzugehören. Die Nation könnte eine sein, kosmopolitisch statt deutsch oder französisch. Und da gab es ja auch Momente in der Französischen Revolution, wo das so ausgesehen hat, das könnte das so sein und so weiter. Die Deutschen haben auf eine Entwicklung, die nicht ihre eigene sein wird, in zweierlei Hinsicht reagiert. Entweder sie bejubelten diesen allgemeinen Charakter der Nation im überschwänglichen Kosmopolitismus, der wie bei Kant in seinem ewigen Frieden dann die partikulare Verfasstheit der realen Nationen und das gewaltförmige Verhältnis eines Naturzustandes zwischen den Staaten ignoriert hat. Oder ihnen kam durch die Französische Revolution und natürlich die napoleonischen Kriege zu Bewusstsein, wie sehr sie selber keine Nation sind. Also diese mangelnde Orientierung auf die bürgerlich-revolutionäre Tat oder die Handlung als politisch-gesellschaftliche spiegelt sich im deutschen Denken über Staat und Nation. Der Tendenz nach, nämlich würde ich sagen, fällt das natürlich stets Gewesene der Nation mit dem Staat zusammen und begründet die spezifisch deutsche Bedeutung des Begriffs Volk, der so schwer zu übersetzen ist. Also bei den Deutschen ist tendenziell auch der Staat schon immer gewesen und nicht gemacht worden. Aber nicht nur bei den Deutschen. Auch der englische Kritiker der Französischen Revolution, Burke, mochte 1790 den Staat nicht als Setzung betrachtet wissen, sondern eher als erweiterte Familie, als, Zitat, Gemeinschaft zwischen denen, welche leben, denen, welche gelebt haben und denen, welche noch leben sollen. Im 19. Jahrhundert werden dann deutsche Denker ihre Nation zur Kulturnation in Abgrenzung zur französischen Staatsnation adeln. Eine Unterscheidung, die selbst in heutigen Publikationen zur Frage der Nation gang und gäbe ist. Dabei ist das Prinzip der Nation universell, ihre Verwirklichung jedoch notwendig partikular. Es gibt keinen Unterschied ums Ganze zwischen, Klammer, französischem Verfassungspatriotismus oder Kosmopolitismus im Allgemeinen und, Klammer, deutscher Liebe zum Volk. Denn eine Nation ist immer eine bestimmte. Anders gesagt, es lässt sich nicht vermeintlich rationale Zustimmung zur Verfassung, vertragsbeschluss aller mit allen, gegen irrationales Nationalgefühl ausspielen, weil es das eine oder das andere nicht geben kann. Und das haben die Revolutionäre selber erzählt. In den Worten von Sieyès muss man sich nämlich die Nationen als Individuen ohne gesellschaftliche Bindung oder, wie man sagt, als im Naturzustand befindlich vorstellen. Also bei Rousseau kann sich der Staatskörper der Möglichkeit nach wieder auflösen. Diese Möglichkeit soll es auch geben. Die Nation kann das nicht nur nicht, sie soll es gar nicht. Also an Rousseau hatte ich auch gezeigt, dass der Naturzustand nicht nur letzte Begründung ist, sondern auch zu überwindendes. Also Reich der Stärke, nicht des Rechts, obwohl die Stärke zum Recht drängt. Die Einzelnen innerhalb des Nationalstaates sind frei qua Gesetz. Das Individuum Nation, das Ganze also, gehört aber in den Bereich des natürlichen Gewalttätigen. Die Staaten heißen Macht im Verhältnis zu ihresgleichen. Das Natürliche, die Gewalt, hat partikularen Charakter, weil sie nicht verallgemeinerbar ist, also im Denken nicht auf den Begriff zu bringen. Also der Mythos der Nation war noch nie zu verstehen, sondern nur zu glauben. Wie verhält sich jetzt Nation zur Weiblichkeit? Der Weg geht über die Familie. Wobei es der männliche Geist ist, der die Nation reproduziert, nicht die Gebärfähigkeit der Frauen. Ich muss eure Aufmerksamkeit auch noch ein bisschen strapazieren mit Fichte, der nämlich in seinen Reden an die deutsche Nation beleuchtet hat, was Kindererziehung für die Erziehenden bedeutet, beziehungsweise die Frage, was Erziehende sich von Erziehung versprechen, oder anders, was dem männlichen Geist seine Reproduktion bedeutet. Sein Gegenstand ist der natürliche Trieb der Einzelnen, schreibt er selber, dahin schon hier auf Erden das ewig Gültige möglichst zu verwirklichen. Gemeint ist der Trieb des Einzelnen nach Fortsetzung seiner selbst in den eigenen Kindern, in denen das Selbst, Zitat, von Neuem auf eine verbesserte Weise zu wiederholen sich verspricht. Was ist es, das sich fortsetzen will? Wiederholt wird das ewig Gültige, das nur qua Fortsetzung ewig gültig sein kann, logisch, als sichtbare und versinnlichte Ewigkeit. Also Fichte hat trotz theologischer Sprache nicht an ein christliches Jenseits gedacht. Es handelt sich bei ihm um den Versuch, das Jenseits im Diesseits zu installieren, Zitat, den Himmel schon auf dieser Erde zu finden. Es sind dabei nicht die Kinder selbst, in denen der Einzelne den Himmel auf Erden zu finden versucht, es ist der Trieb, welche zu bekommen, sich fortzusetzen, der bedeutet, in sich selbst das Jenseits zu errichten, nämlich, Zitat, so, dass er als dieser Einzelne, wenn auch nicht genannt durch die Geschichte, denn Durst nach Nachruhm ist eine verächtliche Eitelkeit, dennoch in seinem eigenen Bewusstsein und seinem Glauben offenbare Denkmale hinterlasse, dass auch er da gewesen sei. Also, wo man gut sehen kann, dass Kinderwunsch und Nation etwas ganz eng miteinander zu tun haben, ist zum Beispiel auf der Webseite der Aktion Gemeinsinn e.V. Die haben, das ist eine Vereinigung unter Schirmherrschaft des deutschen Bundespräsidenten, die letztes Jahr einen Kurzfilmwettbewerb ausgeschrieben haben mit dem Ziel, den deutschen Familiensinn zu stärken. Die Überschrift war: Mach dich unsterblich, werde Vater. Also, der Moment der Unvergänglichkeit am sterblichen Einzelnen, also das Jenseits und Diesseits errichtet. Grund und Ergebnis der gesellschaftlich generierten und gesellschaftgenerierenden Fähigkeit, sich selbst Objekt sein zu können, das meint das, glaube ich, mit dem, in sich ein Denkmal des eigenen Selbst zu errichten. Das ist, die Stabilität dieses Denkmals ist prekär, und das schien Fichte zu wissen, weil er fragt, Was könnte es nun sein, dass diese Aufforderung, diesem Glauben des Edlen, wer nicht glaubt, ist kein Edler, an die Ewigkeit und Unvergänglichkeit seines Werkes die Gewähr zu leisten vermöchte? Was sichert das ab? Das tut die Nation, jene für gut befundene Ordnung der Dinge, die freilich, sagt Fichte, in keinem Begriff zu erfassende, aber dennoch wahrhaft vorhandene, besondere geistige Natur der menschlichen Umgebung. Also die Brüchigkeit des in sich geschaffenen Denkmals absichern, die Garantie seiner Fortsetzung, leistet für den Einzelnen das geistige Naturgesetz seiner Nation. Dieses Naturgesetz ist weder biologisch, noch ist es einfach da und determiniert den Lauf der Dinge. Das muss von den Einzelnen ergriffen und ausgeführt werden, damit es als Gesetz wirken kann. Jeder einzelne Bürger exekutiert und produziert damit, indem er zum Bürger wird, das Bestehen der Nation. Dadurch aber, dass auch er, sagt Fichte, da war und so wirkte, ist selbst dieses Gesetz weiter bestimmt und seine Wirksamkeit ein stehender Bestandteil desselben geworden. Also gerade weil er diese verschwurbelten Formulierungen, weil er die Natur dieses Gesetzes nicht als Begriff fassen konnte, hat er dafür Fichte theologische Worte gefunden und hat die Nation bestimmt, als bestimmt begriffen durch das Gesetz der Entwicklung des Ursprünglichen und Göttlichen. Also während für Rousseau der Staat während Rousseau für den Staat darum wusste, dass er dessen Setzung durch sich selbst annehmen muss, ist in den Gesprächen bei Fichte über die Nation taucht dieses Wissen um ein solches Paradoxon überhaupt nicht mehr auf, wird vom logischen Problem zur Frage des Glaubens. Wer an Ursprüngliches und seine Fortsetzung nicht glaubt, ist unfähig, einen Nationalcharakter auszubilden. Wer hingegen daran glaubt und danach strebt, Unvergängliches zu pflanzen, das sind alles Zitate, verknüpft seine Nation und vermittelt ihrer das ganze Menschengeschlecht innigst mit ihm selber. Nur das Verlangen nach dem Ewigen begründet die Vaterlandsliebe und darüber hinaus auch jene zu sich selbst und zu anderen. Die Liebe, die wahrhaftige Liebe sei, das ist auch ein Zitat, und nicht bloß eine vorübergehende Begehrlichkeit, haftet nie an Vergänglichem, sondern sie erwacht und entzündet sich und ruht allein in dem Ewigen. Volk, Vaterland, Nation als Inbegriff des Ewigen geht Fichte wie Sieyès über den Staat, der nur Mittel, Bedingung und Gerüst dessen ist, was die Vaterlandsliebe eigentlich will, das Aufblühen des Ewigen und Göttlichen in der Welt. Also die innigste Verknüpfung des Individuums qua Nation mit der Welt und dem Staat, und das im Angesicht des überhaupt das Individuum sein kann, erfährt der Einzelne als unmittelbar, als Gefühl verfestigt im Nationalcharakter. Dieses Gefühl, die Liebe, erwacht und entzündet sich und ruht allein in dem Ewigen, einem Ewigen, welches in Gestalt des Weibes dem Mann im eigenen Hause stets präsent bleibt. Das göttliche Gesetz ist auch der Hegel, das der Frau. Die Festigkeit der Liebe, also die Garantie dafür, dass sie über diese zufällige Begehrlichkeit hinausgeht, hat bei Fichte die Ehe geschafft, hat bei Fichte die Ehe zu machen, zu garantieren, die dann zur Familie erweitert, Anstalt der sittlichen Erziehung des Menschen wird. Die Frau, die mangels Subjektstatus dem Ewigen an ihr kein Denkmal setzen kann, also mangels Subjektstatus heißt zwar geistig begabt, aber ohne den Impuls am Willen, der sich beherrschend auf die Gegenstände richtet, also willenlos. Die Frau, die mangels dieses Subjektstatuses dem Ewigen an ihr kein Denkmal setzen kann, ist aber diejenige, an der der Mensch mangels seine Subjektivität bilden, bei lieben kann. Fortsetzen und damit erhalten tut er sie in seinen Kindern. Insofern könnte man sagen, entspringt die Nation tatsächlich der Familie, aber einer Familie, die erst unter bürgerlichen Bedingungen den Charakter des göttlich-natürlichen, später heißt es dann der Keimzelle, ausgebildet hat. Je mehr auch der bürgerliche Staat vom aktiv Herzustellenden zum passiv Erfahrenen wurde, desto inniger verknüpfte sich die Familie mit ihm. Also bereits beim Romantiker Adam Müller wird der Staat aus der Familie ohne Umleitung hergeleitet. Er sagt, der Staat ist nicht bloß die Verbindung vieler nebeneinander Lebender, sondern auch vieler aufeinander folgender Familien. Sie soll nicht nur unendlich groß und innig im Raum sein, sondern auch unsterblich in der Zeit. Wie sich die Familie und damit die Frau zum männlichen Einzelnen verhält, so die Nation zum Staat. Als sein Natursubstrat, als das, woran Festigkeit und Dauerhaftigkeit gegründet wird. Umgekehrt wird aus dem Nationalstaat etwas Persönliches, dem bis in das 20. Jahrhundert hinein noch ausschließlich männlichen Individuum identitär verwoben ist. Also Scheidt hatte da mal geschrieben dazu, so erweist sich die Nation im Grunde als etwas Intimes, als bewahrte sie den Charakter ihres familiären Ursprungs. Sie lässt den Staat als ein persönliches Verhältnis erscheinen und verwandelt die realen persönlichen Beziehungen in eine Frage der Politik. Sie existiert tatsächlich in der Beziehung zu Papa und Mama und spiegelt zugleich den Staat als ein solches Verhältnis vor. Also solcher Art Intimes war für die Verteidiger der Nation, der Moral, der Sittlichkeit oder des Anstandes immer schon als privates Gegenstand der Politik. Das hat auch mal Balibar beobachtet, der angemerkt hat, die Intimität der Familie ist überhaupt keine autonome Sphäre, wo dann die staatlichen Strukturen davor Halt machen würden. Also er hat dann gemeint, das Zitat heißt, daher hält es der Nationalismus auch insgeheim mit dem Sexismus nicht so sehr als Erscheinungsformen einer derselben autoritären Tradition, als vielmehr insofern, als die Ungleichheit der sexuellen Rollen in der ehelichen Liebe und bei der Aufzucht der Kinder der Dreh- und Angelpunkt für die juristischen, ökonomischen, erzieherischen und medizinischen Mechanismen ist, über die der Staat vermittelt ist. Soweit Balibar, und das ist eine gute Idee, aber das stimmt nicht. Weil es nicht die Rollenverteilung in der Liebe ist, nicht die Zuständigkeit oder Nichtzuständigkeit für Kindererziehung, an der dann der Staat ansetzt, sondern es steckt in der Liebe und bereits im Kinderwunsch selber ein Mechanismus des Staates. Weil wer lieben kann, ist bereits bürgerliches Subjekt, das seine Kinder zu solchen werden sehen möchte. Und die Liebe ist dabei nicht ideologischer Mantel über sowas wie nackte Konkurrenzverhältnisse oder sonstige unangenehme Erscheinungen bürgerlicher Vergesellschaftung, sondern Voraussetzung, um in die Konkurrenz eintreten zu können und Fortsetzung der Vergesellschaftung. Frauen lassen dabei lieben. Sie lieben die Gesetze nicht selbst und ihr Verhältnis zu den Männern ist in dieser Hinsicht weder funktional noch das eines Vorbildes. Eigentlich wäre es notwendig, Beschreibungen des Verhältnisses selbst zu suchen, also Wörter oder Wendungen, die diese Beziehung ausdrücken, und zwar so, dass sie das harmonisch Ergänzende wie das feindlich Widersprüchliche des Bezugs der Geschlechter aufeinander als Bewegung erfassen. Weil es nicht reicht zu sagen, Frauen stehen für Nationen, symbolisieren oder repräsentieren. Das stimmt unter gewissen Umständen auch gar nicht. Wenn die Nation handelt, also schafft oder sich verteidigt, bleiben Männer unter sich. Der dritte Stand, ist, heißt es das jetzt, ist der starke und kraftvolle Mann, der an einem Arm noch angekettet ist. Und er ist männlich, wenn er sich bereit macht, diese Ketten zu verlieren. Und ich finde, das zeigt, dass das Verhältnis von Weiblichkeit und Nation nicht einfach als Entsprechung gefasst werden kann, in der die Frau die Nation symbolisiert oder für sie steht, weil die Nation nicht in jeder ihrer Facetten Weibliches meint. In ihrem Tun ist sie männlich konnotiert, in der Trias der Tricolor heißt sie Brüderlichkeit. Als Anrufung des Ewigen wurde sie jedoch in weiblichen Allegorien gefeiert, was den Ausschluss der konkreten Frauen aus ihrer Betätigung bedeutet. Also Britannia, Marianne, Germania haben als Personalisierungen nichts Dynamisches, Handelndes, sie bilden den Hintergrund. In zahlreichen Kupferstichen, Kalendern, Flugblättern riefen sie während der französischen Revolution bloß auf zu den Waffen, aber hinter vor, neben ihnen, standen die männlichen Gardisten, die sie getragen haben, die Waffen. Es sind Darstellungen des unmittelbarkeit evozierenden Charakters des Weibes, das vermittelt zwischen Mensch, Mann und dem, was ihn dazu macht. Also das kennt ihr bestimmt, diese Bilder von Müttern, die ihre Söhne an die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte heranführen, die Nation Frankreich als Mutter, die Verfassung, die Vernunft, die Freiheit, sogar die Brüderlichkeit als Frauen gestalten. Die Personifikationen des Allgemeinen überhaupt tendierten dann dazu, weiblich dargestellt zu werden, wenn es sich um Personifikationen von etwas handelte, das aus der Natur kommend gerechtfertigt war. Sie richteten sich an den männlich begehrenden Blick. Was der Mann hier begehrt, hat er an sich selbst. Und damit er es begehren kann und dauerhaft begehrt, ist die Allegorie eine weibliche. Ich habe ja bis jetzt noch nichts dazu gesagt, wie sich Frauen selber in diesen Bildern gesehen haben. Und wenn man sich das so anguckt, so die Diskussionen, Nationalversammlung, zum Beispiel um die Frage, was ist mit den Clubs von Revolutionären, Republikanerinnen, dann sieht man, dass das Weiblichwerden der Frauen im bürgerlichen Sinn bereits stattgefunden hat. Diese Weiblichkeit aber auch die Basis des Kampfes um Teilhabe sein konnte. Also zum Beispiel in einer Rede der Bürgerinnen von Avalon 1791 hat die Rednerin gesagt, da ist irgendwas eingeweiht worden, eine Büste oder so. Sie hat gesagt, die Frauen wollen bewaffnet für die Männer eine Hilfstruppe stellen, die umso unbesiegbarer wäre, als sich hier der Ruf des Vaterlandes mit dem der Natur vereine. Also zur Anrufung der Nation bedarf es immer irgendeines Bezugs von Männern als auf eigene verstandene Frauen und Frauen, die sich umgekehrt als zugehörig betrachten lassen. Scheinen die Frauen etwa im Zustand eines Krieges kollektiv von anderen Männern bedroht, steht die eigene Nation auf dem Spiel. Am Ende des 18. Jahrhunderts war das Maschine des Schreckensbild sexueller Gewalttätigkeit französischer Revolutionäre ein deutsches Dauerthema gewesen zu sein. War doch damit das eigene, ewig weibliche, das zum Bürger hinanzuziehen, vermag in Gefahren so die eigene Nationswerdung. Weiblichkeit ist im Kontext der Nation das, woran deren Einigkeit bewiesen wird. Was ich hoffe, hier begründet zu haben, sind zwei Dinge in Richtung der Linken und in Richtung des Feminismus. Feminismus muss Kritik der Weiblichkeit, der Differenz, wie auch jene der Gleichheit sein, muss versuchen, diese beiden Momente der Unabänderlichkeit von Geschlecht zum einen und seiner Veränderlichkeit zum anderen als Momente des Gleichen zu fassen, als Produkt gesellschaftlicher Natur, die ohnehin immer schon gemacht, also veränderlich war. Dazu gehört auch revolutionär intendierte Staatskritik, ohne die Feminismus nicht auf Aufhebung des Geschlechterverhältnisses abzielen kann. Wobei ich da, ich habe diesen Satz in einer Diskussion mit linken Antifas gesagt und das hat eine Reaktion ausgelöst, die in etwa so ging, ja, dann brauchen wir uns mit Feminismus, der nicht ordentlich staatskritisch ist, auch nicht zu beschäftigen, was natürlich Quatsch ist, weil erstens wäre es gerade Aufgabe von Antifas, feministische Gesellschaftskritik zu entwickeln, wenn sie ihren Gegenstand verstehen und kritisieren wollen, wie ich versucht habe zu zeigen. Und zweitens vergisst jeder, der die Tatsache, dass Feminismus eben kein ordentlich vollständiges Theoriegebäude vorliegt, also der diese Tatsache als Rechtfertigung gebraucht, sich gar nicht mehr damit zu befassen, dass Feminismus gar kein System und keine Wissenschaft sein kann, weil er parteilich und damit partikular ist. Also so, Pra nach Port, ne? Wer das verstehen will, muss abschaffen wollen. Das Geschlechterverhältnis ist was Allgemeines, es zielt auf die Reproduktion bürgerlicher Herrschaft als solcher. Erklärbar wird es nur dann, wenn die Allgemeinheit bürgerlicher Kategorien als Schein begriffen wird, die vergessen gemachten Voraussetzungen von Staat, Kapital und bürgerlichem Subjekt angegriffen werden. In Richtung der Linken heißt das, dass sie gar keine treffende Kritik von Staat und Nationen oder Deutschland machen kann, die libidinöse Bindung daran ignoriert. Spricht man erstmal von dieser liebevollen Zuneigung zum Nationalstaat, muss vom Geschlechterverhältnis, vom Begehren und von Liebe gesprochen werden.